Schon in dieser Zeit, in meiner Kindheit, hab ich schon gelernt, dass man nicht weint oder um Hilfe schreit. Denn es zeigt eine Art von Sensibilität, so wie kleine Streber, die man Memme nennt, wenn man sie schlägt. Heutzutage ist es Tagesordnung. Gewalt macht die Menschen krank, denn es macht keinen Halt. Minderjährige werden zu brutalen Ghetto-Kids. Brave Muttersöhnchen werden Opfer ihrer Streets. Mama weiß von nix und Papa lacht dich aus. Seine Worte, Junge, halt es aus. Mamas Worte wie ein Graus. Egal wo du auch bist, man wird damit konfrontiert. Es fängt schon in der Schule an, dass man sich nur blamiert, wenn man sich mutwillig beweisen will. Und dann erkennt man, dass du der Schwache bist. Dann warnt dich keiner vor, die Schaulustigen kommen nach vorn. Doch keiner wagt sich dir zu helfen, das ist Horror. Wenn du nicht lernst, dich zu wehren, ja dann werden sie dich unterdrücken. Es holt jeden ein, wer nicht hört, muss fühlen. Wenn du nicht lernst, dich zu wehren, ja dann werden sie dich unterdrücken. Du bist ganz allein, vor dir steht mit 10 Mann Armeen. Es sieht so aus, als würdest du nicht ohne Narben gehen. Da sieht man wieder mal, wie sie ihre Angst verstecken, indem sie nicht alleine kommen, sondern Ärsche lecken. Sie trauen sich nicht, dich mit einer Faust zu bändigen. Nein, 20 Fäuste machen sicher, denn alleine würde sich der kleine Boss nicht trauen, weil er Schiss hat, du würdest seine Nase blutig hauen. Das Vertrauen deiner Crew sinkt irgendwann, spätestens dann, wenn der kleine Boss nicht kann und seine Kumpels schickt und sie dazu missbraucht. Dann denken sich die Kumpels, alleine machen kann das auch. Sie sind die Sklaven eines harten kleinen Kindes. Doch wenn du zeigst, was in dir steckt, verschwindet diese Angst, die ewig festgebunden war, die du mit eiserner Faust abgelegt hast. Wenn du nicht lernst, dich zu wehren, ja dann werden sie dich unterdrücken. Es holt jeden ein, wer nicht hört, muss. Wenn du nicht lernst, dich zu wehren, ja dann werden sie dich unterdrücken. Es holt jeden ein, wer nicht hört, muss fühlen. Wenn du nicht lernst, dich zu wehren, ja dann werden sie dich unterdrücken. Es holt jeden ein, wer nicht hört, muss fühlen. Wenn du nicht lernst, dich zu wehren, ja dann werden sie dich unterdrücken. So jeder